Nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, könnt ihr es mal probieren? Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, okay, bis später dann. Hey, hey, hey, bunt bemalte Wandfassaden, die sollen uns begraben in dem Gefühl von Zufriedenheit. Und hast du noch keinen Bildschirm in eigenen vier Wänden? Nein, dann brauchst du nicht zu zittern. Hey, das Lätzchen lässt sich wenden, weil Bequemlichkeit gibt's ganz umsonst in diesem Land. Keine Sorge, GEZ bezahlt das Amt. Hey, keine Sorge, GEZ bezahlt dein Amt. Und hast du auch nix zu beißen, bunte Bilder machen satt. Wenn das so ist, dann kommt's hier sicher nie zum Knall. Auf dem Programm steht GZSZ, Revolution ist gegen drei. Bis dorthin sind dir deine Augen zugefallen. Hate Show gerne als Arschloch und Revolte ist heute nicht. Sie werfen ihre Angel aus, am Haken haben sie dich. Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Schieß deine Glotze auf den Mond, macht ihr ruhig weiter. Mich kriegt ihr nicht, das hat sich immer schon gelohnt. Mich kriegt ihr nicht, ich wär im Leben nicht erwesen, ja. Mich kriegt ihr nicht, ich hätte Bock drauf, was zu lesen, yeah. Mich kriegt ihr nicht, ich bin nicht hip, ich bin nicht trendy. Mich kriegt ihr nicht, ich hab keine Pornos auf dem Handy. Mich kriegt ihr nicht, ich will nicht sein, wie sie mich wollen. Vielleicht brauch ich gerade dich, hab Bock nach Eibenstock zu rollen. Hier ist es schön, uns kriegt ihr nicht. Danke. Jetzt kommt Gustav Landauers Die Revolution. Ja, hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Kolumne bei Radio A. Es wird die nächsten Sendungen über immer eine etwa 30-minütige Kolumne geben, die sich beschäftigt mit Texten aus der anarchistischen Geschichte. Und beginnen wollen wir. Es geht meistens um kommentiertes Lesen, mal lese ich alleine, mal mit jemand zusammen, mal lesen wir gemeinsam und diskutieren die Texte. Ja, hört doch einfach mal rein, zwischendurch kommt Musik, es soll nicht langweilig werden. Also, heute die ersten 30 Minuten der neuen Kolumne, in der es um anarchistische Schreibarbeiten geht, die wir kommentieren und gemeinsam lesen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir beginnen mit Gustav Landauers. Die Revolution, was gibt es zu Gustav Landauer? Kurz und bündig zu sagen, Gustav Landauer wurde in Karlsruhe geboren, war später Teil der Münchner Räterepublik, ist in diesem Zuge bestialisch ermordet worden von Polizisten. Genau. Die Ermordung ist nicht lange bekannt. Ich möchte euch hier kurz das Ende einer Einleitung zu diesem Buch. Es ist erschienen in der Verlagedition AV, ausgewählte Schriften Band 13, und zwar von Siegbert Wolf mit Illustrationen von Uwe Rausch. Und die Schrift Die Revolution ist entstanden in einem Buchband, den er geschrieben hat, unter anderem in Absprache oder immer wieder gegenseitiger Korrigierung mit Martin Buber. Martin Buber war ein guter Freund von Gustav Landauer. Und die sozialwissenschaftliche Schriftreihe Die Gesellschaft, die zwischen 1906 und 1912 herauskam, auf dessen Anregung hin zugesagt, einen Essay unter dem Titel Die Revolution zu verfassen. Aus diesem Essay ist dann doch eher ein Buch geworden, das Landauer immer mal wieder pausierend und in Diskussion mit seinen Auftraggebern und so weiter geschrieben und am Ende auch zu Ende gebracht hat. Das Buch beginnt mit einem Gedicht von Maximus Tyrius. Hier siehst du nun den Passionsweg, den du Untergang nennst. der du nach dem Wege derer urteilst, die schon auf ihm fortgegangen sind. Ich aber Rettung, die ich nach der Folge derer urteile, die da kommen werden. Soziologie ist keine Wissenschaft. Auch wenn sie es wäre, wäre die Revolution aus besonderen Gründen einer wissenschaftlichen Behandlung verschlossen. Exakte Wissenschaft kommt so zustande. Der kombinierte Sinnverstand des Menschen erfährt Erlebnisse, die er in Konstruktionen des Seins umwandelt. Gedächtnis und Sprache kommen dazu und arbeiten in derselben Richtung weiter. Ein neues Stockwerk von Konstruktionen des Seins wird aufgesetzt. So haben wir feste, isolierte Dinge als Träger alles Geschehens, Wirkens und Änderns und als Behältnisse für sie oder auch als neue Selbstständigkeiten, Begriffe, Abstraktionen und so weiter. Die Aufgabe der exakten Wissenschaft ist nun, dieses Sein, das um unserer Sinne und unserer Verständigung willen von uns geschaffen worden ist, wieder in Werden zurückzuverwandeln. Die Begriffe werden zertrümmert und flüssig gemacht, die Dinge schwirren unter dem Druck der Vergleichung und Besinnung auseinander wie Sonnenstäubchen und siehe, es ist alles andere geworden, als Worte und Augen der Menschen gefabelt hatten. Exakte Wissenschaft ist also Sammlung und Beschreibung aller Sinnendata, periodisch erneuerte Kritik der Abstraktion und Generalisation und darauf aufbauend Gesamtkritik unserer scheinbaren Seinswelt, Schöpfung des Werdens, das als Erklärung der Substanzbehauptungen unseres Sinnesverstandes in Übereinstimmung mit unserer inneren Erfahrung gesetzt wird. Ja, der erste Satz oder die ersten paar Sätze sind tatsächlich, glaube ich, nur drei, ist die erste Seite, strahlen schon eine ganz ordentliche Komplexität aus. Und im Prinzip geht es Landauer hier darum, die Wissenschaft von der Soziologie zu trennen, und wir werden später herausfinden, warum er das so explizit tut und vorhat. Anders steht es mit dem Gebiet, das ich im weitesten Sinne Geschichte nenne. Da gibt es nämlich als elementare Unterlage keinerlei Substanzen, Stoffe oder Dinge. Von den Trägern aller Geschichte, nämlich den Körpern der Menschen, wird völlig abgesehen. Sie kommen höchstens einmal in Betracht, wenn sie misshandelt oder enthauptet werden. Sonst aber sind die Data der Geschichte Geschehnisse, Handlungen, Leiden, Beziehungen. Was also bei der Wissenschaft, von der wir sprachen, das letzte schwer errungene Ergebnis ist, das Werden, das ist hier der allererste Ausgangspunkt. Allerdings müssen wir es, um von diesem Werden reden zu können, gerade so machen, wie es Sinn und Geist des Menschen für die Wahrnehmung taten. Es werden Konstruktionen des Seins gebaut. Und so sprechen wir von Mittelalter oder Neuzeit, von Staat und Gesellschaft, vom deutschen oder französischen Volk. Als ob das Dinge oder Entitäten wären. Jede eingehende Beschreibung oder Ergründung führt uns aber immer wieder von dieser Konstruktion zur Wirklichkeit zurück. Zur elementaren Wirklichkeit unserer primitiven Erfahrung, in der wir selbst mittendrin stehen. Zum Geschehen zwischen den Menschen, vom Menschen zum Menschen. Von mehr oder weniger großen Menschengruppen, füreinander oder gegeneinander. Zum Geschehen der Vereinigung, zu Zwecken und so weiter. Kurz, die exakte Wissenschaft besorgt die Korrektur der Erfahrung. Ja, wie lässt sich das lesen? Die exakte Wissenschaft besorgt die Korrektur der Erfahrung. Er sagt, die erste Begegnung, außerdem seinem Freund Martin Buber sehr entsprechend, findet von Mensch zu Mensch statt. Und die Geschichte lebt durch den Menschen hindurch. Die Geschichte, beschrieben an Dingen, kann allerhöchstens ein Hilfskonstrukt sein, um sich irgendwie entlang hangeln zu können und irgendwie mehr Klarheit zu bekommen. Aber die Wissenschaft und ihre Ergebnisse abstrahiert, wie er das sagt, von den eigentlichen Trägern der Geschichte, nämlich von den Körpern, durch die die Vergangenheit hindurch in die Zukunft wirkt. Das grundsätzlich zu verstehen, ist für den späteren Aufbau des Revolutionsverständnisses wichtig. Die exakte Wissenschaft besorgt die Korrektur der Erfahrung. Sie führt uns von der Erfahrung weg zu Abstraktionen des Geistes. Die sogenannte Geistesgeschichtswissenschaft dagegen kann uns, je feiner und raffinierter sie wird, zu nichts führen, als immer wieder gerade zu den ersten Daten der Erfahrung zurück. Die ersten Daten der Erfahrung entstehen in der Begegnung von Mensch zu Mensch, die, sobald sie geschehen ist, schon Geschichte ist. Und die letzte Form der Geschichtswissenschaft, eben unsere Sozialpsychologie, ist die vorläufig raffinierteste Art, die Hilfskonstruktionen des Gedächtnisses in den Rohstoff der Erfahrung, das heißt in die elementaren Beziehungen von Mensch zu Mensch, aufzulösen. Da die Geschichte also keine Theoreme des Geistes schafft, ist sie keine Wissenschaft. Sie schafft aber etwas anderes, nämlich Mächte der Praxis. Die Hilfskonstruktionen der Geschichte, Kirche, Staat, Ständeordnung, Klassen, Volk und so weiter, sind nicht nur Instrumente der Verständigung, sondern vor allem Schaffung neuer Tatsächlichkeiten, Gemeinschaften, Zweckgestalten, Organismen höherer Ordnung. In der Geschichte schafft der schöpferische Geist nicht theoretische Erkenntnisse. Darum ist es auch ganz recht und ist es bezeichnend, dass die Ausdrücke Geschichte und Politik ebenso das Geschehen und Tun meinen, dass Aktivität ist, wie die Betrachtung, die passiv oder neutral sein will, meist aber nur latentes Wollen und Handeln ist. Wir haben im Deutschen ein gutes Wort für diese Konzentration und Beschauung. Vergegenwärtigung. In der Tat wird in aller Geschichte das Vergangene vergegenwärtigt, zur Gegenwart gemacht. Der Engländer hat dafür das besonders treffende Wort, to realize, das zeitgleich verwirklichen und betrachten heißt. In dieser Realisation ist Vorstellung und Wille, Erkenntnis und Schöpferkraft vereinigt. Jeder Blick in Vergangenheit oder Gegenwart menschlicher Gruppierungen ist ein Tun und Bauen in die Zukunft hinein. Nochmal diesen Schlüsselsatz. Jeder Blick in Vergangenheit oder Gegenwart menschlicher Gruppierungen ist ein Tun und Bauen in die Zukunft hinein. Und ebenso ist die entgegengesetzte Richtung, die die seienden und lastenden Konstruktionen der Geschichte wieder in die Elemente des psychischen Ursprungs und damit in den Individualismus auflöst, nicht bloß in theoretischer Hinsicht kritisch, auflösend und destruktiv. Sie zerstört vielmehr die Praxis. So sind wir mit einem Mal in dieser allerersten einleitenden Verständigung mitten in unser Thema gesprungen. Die Aufgabe ist, die Erscheinung der Revolution vom Standort der sozialen Psychologie zu betrachten. Ja, soweit die Einleitung von Gustav Landauer. Zur Auflockerung hören wir uns ein schönes Liedchen an, und wer sonntags mittags schon raucht, kann passend zum Song Gift einer Kiste Cigarette natürlich erstmal eine rauchen gehen. Go, Driver, go! Go, Driver! Ah, that was a good concert. That was a good concert. Beautiful. They were all there, man. All of them. God damn. The Vanishing American. Man, I feel like I've been through some kind of thing, right? You have. No, but I mean, there's something special about it. they've started calling you an anarchist. Ooh. Papers, that's the word now. Anarchist. Right. Bravo. Yeah. You're kidding. What papers did you see there? Oh, two or three. Today, anarchist. Yeah. Just because you don't offer any solution. You're kidding. Of course. Anarchist. Yeah. Give me a cigarette. Give the anarchist a cigarette. Anarchist. Oh. Singer such as I. Yeah, I was a little surprised to see it myself, but there you go. Well, they probably took them a while, man, to think of that name. No, they couldn't say communist. Well, didn't they say that yesterday? Communists aren't in disfavor. Communists, you know, in England, communists really aren't, you know. Oh, it's cool to be. Yeah. I don't think it's cool to be an anarchist, though. It's cool. No. Like, no. I'm sure. Whatever it's not, is. I don't think it is. Ja, da bin ich wieder und nochmal. Wir sind bei Gustav Landauer. Wir beschäftigen uns mit dem Text Die Revolution, erschienen in der Schriftreihe Die Gesellschaft. Zwischen 1906 und 1912 sind da 30 Werke rausgekommen. Ich halte die Revolution außerdem für hochaktuell, dieses Schriftstück, und würde auch vorrangig mal allen Menschen, die sich als, generell allen Menschen, aber allen, die sich als links oder linksradikal bezeichnen, oder sich für anarchistische Ideenlehre interessieren, ganz dringend anraten, dieses Buch zu lesen, vor allem auch Menschen aus Karlsruhe, denn da gibt es zum Teil zurzeit ja auch Verständnisgräben. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass man sich auf bestimmte Begriffe nicht geeinigt hat. Und ich denke, Gustav Landauer gibt da doch ein sehr gutes, macht eine sehr gute Theoriearbeit, auf die man sich, wenn man den will, durchaus einigen kann. Gut, so sind wir mit einem Mal in dieser allerersten einleitenden Verständigung mitten in unser Thema gesprungen. Die Aufgabe ist, die Erscheinung der Revolution vom Standort der sozialen Psychologie zu betrachten. Also warum tut er das? Weil er sagt, die Geschichte wirkt durch die Menschen hindurch, also jedes Individuum ist Geschichte, jede Menschengruppe ist Geschichte, die in ihre Zukunft wirkt. Er sagt, die exakte Wissenschaft versucht vor allem, um Machtstrukturen aufbauen zu können, zu generalisieren und zu vereinfachen und dann wieder um sich zu einigen auf irgendwas, also irgendwelche exakten Begriffe zu finden, die man dann, wenn man es aufs Individuelle runterbricht, wieder zerschlägt. Was am Ende eben davon absieht, dass die Basis aller Daten quasi bezogen auf den Zusammenhang der Revolution ist, dass die Begegnung erstmal von Mensch zu Mensch stattfindet. Okay. Und nun finden wir, die Sozialpsychologie ist selbst nichts anderes als die Revolution. Revolution und Sozialpsychologie sind verschiedene Benennungen und darum gewiss auch verschiedene Schattierungen derselben und nämlichen Sache. Auflösung und Zerschneidung der Gesamtheitsformen der apotheisierten Gebilde durch den Individualismus, das ist die Sozialpsychologie. Das ist Revolution. Also nochmal. Die Auflösung und Zerschneidung der Gesamtheitsformen, also das, was man quasi als Wahrheiten gefunden hat, der apotheisierten Gebilde, also die man auch ein Stück weit zu Göttlichem erhoben hat, durch den Individualismus. Das ist die Sozialpsychologie, das ist die Revolution. Also die dauerhafte Rückfrage, was haben denn die Ergebnisse der exakten Wissenschaft beispielsweise mit mir zu tun und wie helfen sie mir in die Begegnung mit dem oder der anderen? Da geht's erstmal los. Die Enthauptung Karls des Ersten und die Erstürmung der Bastille waren angewandte Sozialpsychologie. Und jede Untersuchung und Analyse der heiligen Gebilde und überindividuellen Formationen ist revolutionär. Die zwei Richtungen der Geschichtswissenschaft ergeben sich uns also als die zwei Tendenzen der geschichtlichen Praxis. Auf der einen Seite Aufbau von überindividuellen Gebilden und höheren Organisationsformen, die dem Leben der Individuen Sinn und Heiligung geben. Auf der anderen Seite Zerstörung und Abschüttelung eben dieser Formen, wenn sie der Freiheit und dem Wohlstand der Individuen unerträglich geworden sind Rousseau, Voltaire, Stirner waren, indem sie Sozialpsychologen waren, Revolutionäre. Und so hat uns das erste scharfe aufs Kornnehmen des Themas schon durch es hindurch und darüber hinaus geführt. Denn die Aufgabe dieser Untersuchung soll nicht sein, Revolution zu machen, sondern über sie zu schreiben. Fangen wir also von vorne an. Überdies war versprochen worden zu zeigen, auch wenn Geschichte oder Soziologie reine Wissenschaft sein könnten, wäre doch aus besonderen Gründen die Revolution nicht wissenschaftlich zu behandeln. Dies zu zeigen, wollen wir also zum zweiten Mal auf die Sache losgehen. Der Beweis, dass etwas in einer bestimmten Form nicht behandelt werden kann, scheint am besten so geführt zu werden, dass man ehrlich und aufrichtig den Versuch macht und so lange fortsetzt, bis es nicht mehr geht. Ich werde nun also im Folgenden beginnen. Streng wissenschaftlich und deduktiv von der Revolution zu sprechen. Und der Leser ist gebeten, mir scharf auf die Finger zu sehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, da ich ja von vornherein bekenne, von der Aussichtslosigkeit des Versuchs überzeugt zu sein. Jeder und jeder von euch, der die letzten 15 Minuten gedacht hat, oh mein Gott, wie kompliziert, das ist ja kaum auszuhalten, ich würde euch bitten, abzuwarten, weiter zuzuhören und euch dem Buch oder der Lesung ein Stück weit zu öffnen, denn ich kann euch eins sagen, ich habe natürlich schon weitergelesen, es wird sich erklären. Okay, wir schauen jetzt gemeinsam Gustav Landauer auf die Finger, wie er aus der Richtung der Sozialpsychologie streng wissenschaftlich versucht, die Revolution zu analysieren. Also den Begriff der Revolution. Dass es nur eine deduktive, nicht etwa eine induktive Wissenschaft geben kann, das zu erhärten, wird man mir hoffentlich ersparen. Obwohl nicht zu leugnen ist, dass bei weitem die meisten angeblich wissenschaftlichen Arbeiten nicht bloß unserer Zeit recht unleidliche Gemenge aus Materialien und Sentiments sind. Also ohne weiteren Beweis, echte Wissenschaft ist deduktiv, weil sie intuitiv ist. Die Induktion und der Sammelfleiß solcher, die keine summarische Natur haben und die darum nichts können als zusammenzählen, können die summarische, generalisierende Intuition niemals ersetzen. Die wissenschaftliche Darstellung der Revolution muss also vom allgemeinen Begriff ausgehen, darin bleiben und alle konkreten Einzelfälle in ihm erfassen. Zunächst demnach muss eine wissenschaftliche Terminologie geschaffen werden, denn unsere Ausdrücke stammen allesamt aus der Praxis der Einzelvorgänge und sind so wissenschaftlich nicht zu brauchen. Auf welchem Gebiet tritt die Erscheinung der Revolution zutage? Die Revolution bezieht sich auf das gesamte Mitleben der Menschen. Also nicht bloß auf den Staat, die Ständeordnung, die Religionsinstitutionen, das Wirtschaftsleben, die geistigen Strömungen und Gebilde, die Kunst, die Bildung und Ausbildung, sondern auf ein Gemenge aus all diesen Erscheinungsformen des Mitlebens zusammengenommen, das sich in einem bestimmten Zeitraum relativ im Zustand einer gewissen autoritativen Stabilität befindet. Dies allgemein und umfassende Gemenge des Mitlebens im Zustand relativer Stabilität nennen wir Topie. Ein wichtiger Begriff bei Landauer, ein wichtiger Begriff fürs restliche Buch, der Begriff der Topie. Und ja, es wird eine Anlehnung und Ableitung zur Utopie geben. Okay, also, nochmal, Landauer sagt, die Revolution bezieht sich auf das gesamte Mitleben. Das bedeutet, es ist nicht trennbar. Also nicht bloß auf den Staat, die Ständeordnung, die Religion, das Institution, das Wirtschaftsleben, die geistigen Strömungen und Gebilde, die Kunst, die Bildung und Ausbildung, sondern auf ein Gemenge aus all diesen Erscheinungsformen des Mitlebens zusammengenommen. Also er sagt, all diese Faktoren kommen irgendwann im gesellschaftlichen Mitleben in eine gewisse Stabilität und bilden eine sogenannte, oder nennt er, eine Topie. In einem Zustand relativer Stabilität. Das heißt, er kann natürlich auch fragil sein und immer sich kurz vor dem Zusammenbruch befinden. Ja, mit dem Begriff der Utopie will ich euch kurz entlassen, und zwar in ein Lied von, was hören wir denn an? Wir wollen uns mal, ach, wir hören nochmal Chumbawamba. Es kommt noch ein Lied von Chumbawamba. Ja, da bin ich wieder nach Chumbawamba. Leider habe ich ein bisschen geflunkert. Ich habe gerade auf meinen Zeitplan geguckt. Ich habe für diese kleine Kolumne, die es ab jetzt regelmäßig geben wird, 30 Minuten. Für heute entlasse ich euch mit dem Begriff der Utopie. Nochmal zusammengefasst, ganz kurz, versuchen wir noch was. Die Utopie schafft allen Wohlstand, alle Sättigung und allen Hunger, alle Behausung und alle Obdachlosigkeit. Die Utopie ordnet alle Angelegenheiten des Miteinanderlebens der Menschen, führt Kriege nach außen, exportiert und importiert, verschleißt und öffnet die Grenzen. Die Utopie bildet den Geist und die Dummheit aus, gewöhnt an Anstand und Lasterhaftigkeit, schafft Glück und Unglück, Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Die Utopie greift auch mit starker Hand in die Gebiete ein, die ihr nicht gehören, das Privatleben des Individuums und die Familie. Die Grenzen zwischen Individualleben und Familiendasein einerseits, der Utopie andererseits sind schwankend. Die relative Stabilität der Utopie ändert sich graduell, bis der Punkt des labilen Gleichgewichts kurz vor dem Zusammenbruch quasi erreicht ist. Diese Änderungen in der Bestandssicherheit der Utopie werden erzeugt durch die Utopie. So, und damit will ich euch tatsächlich entlassen. Es kommt noch ein bisschen Musik. Und nach einer halben Stunde endet die Kolumne, die sich ab jetzt vorerst beschäftigen wird, immer bei Radio A auf 104,8 MHz im Querfunk Karlsruhe und auf unserer Internetseite radioa.noblogs.org mit Gustav Landauers Die Revolution. Danke fürs Zuhören und viel Spaß bei der weiteren Sendung. Demnach leben wir in einer Utopie. Die Utopie ordnet alle Angelegenheiten des Miteinanderlebens der Menschen, führt Kriege nach außen, exportiert und importiert, verschließt oder öffnet die Grenzen. Die Utopie bildet den Geist und die Dummheit. Danke fürs Zuhören.